5:04. Entschuldigung, aber ich hatte keine Uhr. Entschuldigen Sie, ich komme zu spät. Mein Zug hatte Verspätung. Tut mir leid, mein Auto war kaputt. Tut mir leid, ich habe den Termin vergessen.